Guten Morgen, Chef. Gell, du staunst du? Ja, ich komme aus dem Staunen gar nicht raus, dass du so früh schon im Büro bist, wenn ich nicht da bin. Was gibt's da mal lieber? Ach, ich wollte bloß mal hören, was du so im Urlaub treibst. Manche im Allgemeinen oder jetzt im Moment? Ach. Im Moment führe ich nämlich mein Kater, falls das von Interesse ist. Wie? Hat er jetzt auch schon keine Zehen mehr? Komm, jetzt wird nicht frech. Der hat noch genug Zehen für dich in die Zehe zu beißen, wenn du das nächste Mal kommst. Also, will ich sonst noch etwas wissen? Jo, vielleicht erzählst du mal noch, wie bei dir das Wetter ist. Ja, da ich meinen Urlaub, wie dir bekannt ist, daheim verbringe, darf es hier genauso sein wie in Saarbrücken. So groß ist das Saarland ja schließlich nicht. So, jetzt möchte ich mal wissen, was du wirklich von mir willst, bevor mir weiterhin hier dummes Zeug schwitze. Schließlich kenne ich dich doch seit 20 Uhr. Jo, hast mich durchschaut. Die Sache ist die, ich bräuchte dich dringend hier im Büro. Ist ja nämlich ein ganz komplizierter Fall. So kompliziert kann kein Fall sein, dass ich jetzt aus dem Schlafanzug hupse und aus der Brücke fahre, mit dem Urlaub. Geht das nicht telefonisch? Nee, telefonisch geht's nicht. Vielleicht kommst du doch. Wenn schon nicht aus Pflichtbewusstsein, doch wenigstens, weil du mich nicht im Stich lassen willst. Naja, vielleicht lasse ich mich breitschlagen. Aber ich muss doch wissen, wo es brennt. Ich habe im Nebenzimmer einen Typ sitzen, der behauptet, er hätte einen Mord gehört. Verstehst du? Ach du lieber Gott, sag mal, der Mann, der nee, ist doch... Nee, der ist nicht blind. So dramatisch ist es Gott sei Dank nicht. Er behauptet aber, er hätte im Vorbeigehen in einer leerstehenden, dunklen Wohnung durchs halboffene Fenster gehört, wie ihr Frau auf furchtbare Weise umgebracht worden wäre. Und die Frage ist halt, kann man sowas mit absoluter Sicherheit hören? Das wiederum hängt doch davon ab, wie glaubwürdig so eine solche Aussage überhaupt sein kann. Was ist denn das für ein Typ? Ja, das ist ja genau das Problem, weshalb ich dich hier bei mir haben will. Du hast so eine beruhigende Art auf die Leute. Ja, heißt das vielleicht, dass ich den Typ beruhigen muss, weil er sonst vielleicht gefährlich oder hysterisch wird? Komm, jetzt rück mal mit der ganzen Wahrheit raus. Alle gut. Der Mensch in meinem Nebenzimmer, der sieht so aus, wie sich die Leute landläufig... Penner vorstelle. Ist seit mindestens 3 Tagen nicht mehr gewischt, stinkt 10 Meter gegen den Wind noch Schnaps, hatte irres Flackere in der Aue und dode zu, und jetzt halte ich fest, besitzt er eine Visitekarte, die ihn als Dr. Erich Senft ausweist. Und so wie er schwätzt, kommt er bestimmt mit von der Straße. Ja, normalerweise müsste man ja annehmen, dass er halbwegs normaler Kommissar von der Mordkommission so mit solchen, mit so einer Aussage und so mal aussehen hochkant die Treppe runterwerft. Aber ich vermute mal wieder, was dein sozialer Dach oder deine innere Stimme sagt dir, dass du dem Mann trotzdem alles glauben musst. Wollte ich nur was. Und ich nehme an, dass du, ein alter Freund, in so einer Situation nicht im Stich lässt und in einer Viertelstunde im Büro bist und dir dann dieselbe Story nochmal anhörst. Ach, bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Du hast ja hoffentlich Verständnis dafür, dass ich jetzt mal schnell den Akteschrank aufmache und hinter dem bürgerlichen Gesetzbuch die Flasche Cognac raushole. Der arme Teufel braucht nämlich mindestens 1 bis 2 Wassergläser voll von dem Beruhigungsmittel, damit er besser denken kann. Also in Gottes Name dann. Bis gleich. Dr. Senft, ich habe Ihnen hier was zur Nervenstärkung mitgebracht, das Sie sicher gebrauchen können. Erholen Sie sich ein bisschen, in etwa 15 bis 20 Minuten ist mein Chef hier. Und dann gehen wir das Ganze noch wohl in aller Ruhe durch. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich schäme mich zwar, aber es ist doch dringend nötig. Aber bis gleich. So, da bin ich schon. Na, Gott sei Dank. Such dir mal so ein Schiff, der gleich sprungbereit ist, wann du ihn brauchst. So, und jetzt führst du mir mal dein seltsamer Zeug vor. Super, gell? Chef. So, Herr Präsident, kommen Sie bitte rein. So, Herr Dr. Senft, ja. Darf ich Ihnen meinen Chef, Hauptkommissar Merl, vorstellen? Herr Dr. Senft, nehmen Sie bitte Platz. So. Also der Kollege Käfer, der hat mir zwar schon ein paar Andeutungen gemacht, aber eigentlich weiß ich noch gar nichts. Dann mache es am besten genau wie vorhin. Sie erzähle uns das Ganze noch mal von vorne. Herr Dr. Senft. Kennt dich vielleicht vorher? Ach, sicher, Herr Dr. Ich weiß ja, dass es nötig ist. Moment. Augenblick. Ich will mal eins vorausschicken, zu Ihrem besseren Verständnis. Ich bin ganz sicher Alkoholiker. Mhm. Aber wie Sie vielleicht wissen, gibt's die ja in sehr viele verschiedene Formen. Bei mir ist das so der sogenannte Quartalssuff. Ja. Monatelang bin ich, wie man so schön sagt, trocken. Aber dann packt's mich und ich ziehe los. Wie lange, glaube Sie, dann sind Sie zurzeit schon unterwegs? Die Frage ist berechtigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Einfluss auf meine Glaubwürdigkeit hat. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich schätze höchstens 3 Tage. 3 Tage und das immer im Silber. Wie übersteht man das, Herr Doktor? Übung, Herr Kommissar. Alles nur Übung. Immer zur rechten Zeit, so wie jetzt. Wenn die Nerven flackern und die Hand zittrig wird, ein frisches Glas. Und dann geht's weiter. Aber die Geschichte, wie geht die jetzt weiter? Beziehungsweise, wie fängt die überhaupt an? Fängt sie an. Am St. Johanner Markt fängt sie an. Und was ich von dort noch weiß, ist, dass ich die letzte Kneipe, in der wo es doch noch was zu saufen gibt, so gegen 5:09 Uhr verlassen. Ich nehme an den Försterhof. Und von dort aus werde ich nur noch, bin ich rumgetappt. Immer weiter. Vielleicht im Kreis rum. Vielleicht geradeaus. Ich weiß es nicht. Ja, haben Sie dann kein Ziel gehabt, zum Beispiel hemmen zu gehen? Nein, Herr Kommissar, hemmen gehen ich, wenn ich mein Tube Hand erst drin, dann, wenn ich nicht mehr krabbeln kann. Dann war ich irgendwann in Drehbach. Das weiß ich deshalb noch so genau, weil ich die Gleise von der Halberscher Hütte gesehen habe. Mhm. Und hinter der Gleise, in der Saarbrücker Straße, irgendwo dort ist das passiert. ich gehört habe. Und das, Herr Dr. Senf, müssen Sie uns jetzt ganz genau beschreiben können. Sonst hat alles geht's weg. Jo, ich kenne mir jo all Mühe. Da war zur Ebene Erd ein Fenster, das wo halb offen war. Und innen dran die Wohnung war ganz dunkel und leer. Moment mal. Wie sieht man dann in einer dunklen Wohnung, dass er leer ist? Das sieht man nicht, Chef, das kann man nur hören, wenn dort Geräusche produziert wäre, verstehst du? Also du meinst, dass man auch von außen unterscheiden kann, ob das Geräusch von innen in einem leeren oder einem möblierten Raum gemacht wird? Mir wäre das natürlich noch teste. Aber ich bin sicher, dass die Resonanz, ach, nur außen unterschiedlich ist. Ja, und was haben Sie jetzt gehört, Herr Senft? Eindeutig gemacht. Wie kann man dann das hören, Herr Dr. Senf? Man kann doch nur Schreie hören. Man kann vielleicht Schiss oder Schläge hören. Man kann sich speziell in Ihrer Situation sowas aber auch inbillen. Mhm. Vielleicht war es ein Tonband oder ein Video aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe ja gewusst, dass ich das hinwenden werde. Aber klar wissen wir das doch. So was Schreckliches blickt man sich nicht hin. Mir ist ja so gewähnt, als würde ich das Blut spritzen sehen. Also gesehen haben Sie ja nichts, wie man wisse. Was haben Sie dann tatsächlich gehört? Die Schreie von der Frau. Und Laute von meinem Mann. Na, das ist jetzt ganz wichtig. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach angehört? Und was hat Ihrer Meinung nach der Mann gesagt oder gemacht? Wenn er überhaupt was gesagt hat, dann höchstens da, da, da, da, da. Noch einmal. Da, da, da. Bei jedem da hat er auf die Frau hingeschlagen mit echendem Gegenstand. Auf jeden Fall hat es immer fürchterlich geklatscht. Kann das auch vielleicht ein Messer gewesen sein, mit dem der Mörder immer wieder auf das Opfer hingestochen hat? Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich weiß es nicht, Kommissar, ich weiß es. Und wie ist das Drama dann weitergegangen? Ich habe noch wie lang, wie angewurzelt dort gestanden. Ich konnte es nicht fassen. Und dann ist mir schlecht gegangen. Auf gut Deutsch gesagt, ich habe mir so kotzen. Und zwar deswegen, weil ich kurz nur dem, dass die Frau aufgehört hat zu schreien, ein Geräusch gehört haben. Das war wie wenn ein Knochen durchgesägt wird. Und dann bin ich gerenkt und gerenkt, bis ich nicht mehr weitergekonnt habe. Ja, bis hierher in die Graf-Johann-Straße, wo ich der Herr Dr. Senft vorhin auf der Treppe gefunden habe. Das weißt du noch gar nicht, Chef. So, das ist das Einzige, was sich in meinem Kopf festgesetzt hat. Du musst bei die Polizei. Das musst du melden. Tja, viel mehr kann man dazu im Moment nicht sagen. Herr Dr. Senf, würde Sie bitte noch einen Moment im Nebenzimmer Platz nehmen? Ich muss mich erst mal mit dem Herrn Merl beraten, wie es jetzt weitergehen soll. Nehmen Sie das nur mit. Sag mal, für den Unfug habe ich meinen Urlaub unterbrechen müssen. Aber nachdem der Dach sowieso versaut ist, gönne ich dir noch eine Chance. Ich bleibe jetzt hier und passe auf, dass niemand das Büro klaut. Und du schnappst dir deine komische Fockel dort raus, fahrst mit dem Nobrebach und dann suche ihr mal das geheimnisvolle Haus, wo der Mord passiert ist. Und wenn ihr es nicht finde, dann ist der Fall abgeschlossen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Jawohl, Chef, bin schon weg. Hier beginnt also die Saarbrücker Straße. Und jetzt marschieren wir mal ganz langsam voran, bis wir ihr leerstehendes Haus finden. Ich will es hoffen. Schließlich hat man selbst in meinem Zustand nicht Ehre, wenn einer die Leute für verrückt halten müsse. Ja. Moment mal. Haben wir es doch vielleicht schon? Es ist zwar nicht leerstehend, so viel ich sehe, sind doch gerade die Mohler drin. Wie ist es, Herr Dr. Senft? Sollen wir uns das mal angucken? Nee, Herr Kommissar. Tun Sie mal das nicht an. Sie haben ja jetzt so gefunden, was Sie suchen. Lassen Sie mich lieber ziehen. Ich bin mit meinem Trip sowieso noch lange nicht zu Ende. Und wenn sie was rauskriegen und sie mich brauchen, tun sie, sie haben ja mal Visitenkarte. Alle dann, in Gottes Name. Versuchen Sie mal wieder auf die Beine zu kommen. Ich jetzt bloß wisst, wie ich da ohne viel Aufwand rinkäme. Ach, da hängt ja ein Schild. Zu verkaufen. Und behaupte, ich wäre Kaufinteressent. Da darf ich mich dann verabschieden. Hoffentlich ist es der Käfer. Den war hier schon lang genug offen. Chef, du wirst nicht glauben, ich habe das Haus gefunden. Wie beschrieb, in Brebach in der Saarbrücker Straße. Tatsächlich. Ja, ach, du lieber Gott, Sie habe ich ja glatt übersehen, Herr Dr. Kallenborn. Bitte vielmals um Entschuldigung. Lassen Sie sich bloß nicht stören, Käfer. Ich habe gerade Ihrem Chef einen kleinen Besuch abgestattet und dabei schon von Ihrer seltsamen Story gehört. Es ist ja schon fast eine Begegnung der dritten Art. Dazu muss ich da noch unbedingt was fragen. Aber zuerst will ich mir doch mal wissen, was du dann in Brebach gefunden hast. Wie gesagt, das Haus haben wir ganz schnell gefunden. Herr Senft hat sich dann gleich verdrückt und ich habe mir das mal angeguckt. Moment mal, mein Lieber. Mit welchem unsauberen Trick hast du dich dann in ein leerstehendes Haus drin geschafft? Ich hoffe, du bist nicht dabei aufgefallen. Sieht ja doch ein bisschen merkwürdig aus, wenn unser Polizei am hellischen Tag leerstehende Häuser aufpasst. Das war kein Problem, Chef. Das Haus wird nämlich renoviert und zum Verkauf angeboten. Und weil da ein Schild von dem Immobilienmakler hängt, der wo es vermittelt, habe ich deiner Handwerker gesagt, er hätte mich geschickt. Ich wollte mir das nur betrachten. Ideen hat er ja, das muss man ihm lassen. Haben Sie den Sack mit der Leiche denn auch gefunden? Das allerdings nicht. Ich habe mir sehr genau den Keller und den Garten angeguckt. Im Garten war absolut nichts zu erkennen, was nach einem frisch gebuddelten Loch ausgesehen hätte. Und der Keller, der ist noch nicht renoviert. Da hätten wir also auch gesehen, wenn jemand dort leicht zubetoniert hätte. Dann war das Ganze also doch bloß Fuppes und wir haben den ganzen Vormittag dem Hirngespinst von einem Besoffenen geopfert. Und genau dazu wollte ich Sie, Herr Dr. Kallenborn, doch noch was fragen. Und dann kenne ich es wirklich auf, das verspreche ich dir. Was interessiert Sie denn? Ja, ich möchte bloß mal wissen, wie so ein Hirngespinst zustande kommen kann. Und Sie als Amtsarzt können sich das vielleicht besser erklären als mir. Ich bin zwar Mediziner, Käfer, aber das da ist ja mehr eine Frage an einen Psychologen oder besser noch an einen Psychiater. Na ja, aber ich weiß doch, dass Sie sich zumindest als Hobby gern mit der forensischen Psychologie beschäftigen. Also sagen wir besser mit der forensischen Pathologie. Wissen Sie, Verbrechen ist immer pathologisch. Selbst der kleinste Betrug, der kleinste Ladendiebstahl setzt beim Täter eine Krankheit voraus. Und wenn's nur die ist, dass er für sich andere moralische Wertvorstellungen beansprucht, wie wir sie normalerweise gewöhnt sind. Das heißt also, der Täter bewegt sich außerhalb der Norm. Ja, aber in welchem Zusammenhang steht das alles mit dem Erlebnis, das unser Mordzeuge gehabt haben will? Die einfachste Erklärung gibt in einem solchen Fall natürlich die Tatsache her, dass der Mann, wie er selbst bekundet, Alkoholiker und zurzeit auf einem längeren Trip ist. Während dieser Zeit gibt's für ihn zwei Gefahren. Und die wäre? Also die eine ist die, dass er zu lange Zeit keinen Alkohol kriegt. Das ist allerdings mehr eine Gefahr für seine Umwelt, weil er dann leicht geneigt ist, sich den Stoff mit Gewalt zu verschaffen. Ja, das können wir jetzt gilt nicht, besonders für die Fälle, wo die finanziellen Mittel nicht ausreichen, den übermächtigen Durst zu stillen. Die Gefahr besteht bei unserem Dr. Senft kaum. An Flocke scheint's denn mir zu fehlen. Schlimmer ist das andere Extrem. Wenn es dem Trinker nicht gelingt, sein Gleichgewicht zu bewahren, also den Spiegel immer gerade so hoch zu halten, dass er noch normal denken, schwätzen, argumentieren kann, wenn er also in einem unbedachten Moment zu viel zu sich nimmt, dann kommt das berühmte Delirium Tremens. Ja, das ist dann der Punkt, wo er die weiße Maus sieht. Ja, so kann man es auch nennen. Was sich dann in ihm abspielt, das lässt sich für Laien ungefähr folgendermaßen erklären. Die Realität wird von ihm weggerückt. Daher auch der Ausdruck verrückt. Ja, das heißt, ja. Er ist von dem, was sich um ihn abspielt, entfernt. Alles, was er erlebt, kann, muss natürlich nicht, eine vollkommen andere Bedeutung kriegen. Und das ist eben die Gefahr für ihn selbst, dass er ausrastet. Also glücklicherweise ist in den meisten Fällen die Polizei nicht weit und bewahrt die Leute vor sich selbst, indem sie sie in die Zwangsjacke steckt. Das bedeutet in unserem Fall, dass man absolut nicht wisse und wahrscheinlich nie erfahren wäre, was denn der Dr. Senf zu seiner Wahnvorstellung gebracht hat. Nun, das kann nämlich alles Mögliche gewesen sein. Vielleicht hat er jemand im Traum schreien gehört. Vielleicht hat er durch ein Fenster ein Zombie-Video gesehen. Vielleicht hat tatsächlich in der Nähe von dem Haus jemand seine Frau geschlagen. Um die Zeit kommen viele Besoffene heim. Und was sich da alles hinter den Türen abspielt, Käfer, darüber machen wir uns besser keine Gedanken. Und noch eine Möglichkeit gibt's. Vielleicht hat irgendein Auslöser diesen Senft an ein eigenes Erlebnis erinnert, aus der Kindheit. Vielleicht hat er mal mitbekommen, wie sein Vater seine Mutter geprügelt hat. Man weiß es nicht. Ich habe es fast gedacht, dass er mir auch nicht helfen könne. Naja. Dann wären wir deine Falls oder Akte lehe, bevor überhaupt einer draus wird. Na genau, das haben Sie auch Ihrem Chef versprochen. Und wie ich Sie kenne, und ich kenne Sie lang genug, bohrt das ja doch noch in Ihnen weiter rum. Die vermisste Meldung, da könnte man es mal angucken. Wie ist denn das organisiert? Kriegt er die automatisch auf den Tisch in der Mordkommission? Ja, soviel ich weiß, wäre Vermisstenanzeige zentral hier im Haus im Kommissariat 1 bearbeitet. Und wenn für die Käfer Verdacht auf eine Gewalttat besteht, meldet die das nicht weiter. Ich gehe mal runter zu dem Kollege Stegentritt, wenn ich darf. Darf ich, Chef? Ach, was sind Ihre Nerven? Meinen Sie denn mich damit auch? Ja, ja, sicher. So, aber jetzt machen wir das einfach so, wie wenn ich nicht da wäre. Ich bin nämlich gar nicht da. Ich habe nämlich Urlaub. Ja, der Fall scheint doch schwer interessant zu sein. So, also wollen wir mal weiter. Viel Glück. Falls Sie doch noch was rausfinden, Käfer, dann sagen Sie mir bei Gelegenheit Bescheid. Oh, ja. Herein. Guten Morgen, Herr Kollege. Oh, die Mordkommission. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Was verschafft mir dann die Ehre? Ja, ich wollte bloß mal hören, ob Sie was für mich haben. Hm. Wo Sie vielleicht gar nicht wissen, dass es für mich Sinn kennt. Oh, das sahen Sie aber arisch hier rum, dass du... Na ja. Na ja, Sie wissen ja, ich bin's Sammelsurium-Kommissariat. Hm. Aber ich müsste schon näher wissen, was Sie bei mir suchen. Eine Vermisstenanzeige, wo sich eigentlich nichts ergeben hat. Haben Sie sowas in der letzten Zeit gehabt? Ja, ich habe was gehabt. Ja? Aber was sich bei näherem Hinsehen sofort erledigt hat. Mhm. Aber bevor ich es Ihnen sagen Sie mir doch einmal, was oder wen Sie vermissen. Ja, wenn überhaupt, eventuell eine alleinstehende Frau in Brebach. Nee. Sowas ist uns leider, oder besser gesagt, Gott sei Dank, nicht gemeldet worden. Ich fand da nur etwas anderes. Jo, das ist aber ein Ehepaar in Burbach. Hm. Also eine Nachbarin hat das Ehepaar heute Morgen vermisst gemeldet. Jo, heute Morgen war das. Naja, Sie wissen ja, das Übliche. Briefkasten 3 Tage nicht geleert, 3 Flaschen Milch vor der Tür und wenn man klingelt, da meldet sich niemand. Ja, und was hat er dann rausgekriegt? Ich habe 2 Leute vom Revier hingeschickt, die haben sich die Wohnung angeguckt. Also Wohnung, haben sie gesagt, könnte man das eigentlich gar nicht nennen. Mhm. Mehr Loch, fast kein Möbel. Aber wie sie sich im Haus rumgehört haben, da haben die Leute, warte mal, ein Ehepaar, Roland übrigens, Roland. Immerhin ein Auto und genug Geld, um ab und zu für ein paar Tage zum Kurzurlaub zu verschwinden. Mhm. Und das wäre ziemlich oft vorkommen. Und sie hätte sich auch nie abgemeldet, wäre aber immer wieder zurückkommen. Ja, was will man dazu sagen? Ja, das ist sicher kein Fall, um den man sich viel Gedanken machen muss. Mhm. Trotzdem interessiert es mich ein bisschen. Ich habe doch gerade die Idee. Wie heißt dann die gute Frau, wo die Anzeige aufgegeben hat? Das ist die Frau, warte mal. Das ist gar nicht so einfach. Wo war es dann? Die Frau Tiedemann-Ringleben. Ach du lieber Gott, was die Mädel mit deiner Doppelname eben heutzutage das Leben schwer machen. Als ob es keine andere Möglichkeit gäbe, sich selbst seine Emanzipation zu beweisen. Wie meinen Sie das dann? Nein, nur mal als Beispiel, überlese mal, wie viel Redezeit im Bundestag allein bei der Anrede von der Frau Däubler-Gmelin und der Frau Daniel Wettigmeier und der Frau Adam Schwetzer verloren geht. Also so habe ich das noch nie gesehen. Ja, es war ja nur ein kleiner Scherz am Rand. Auf jeden Fall graust mir doch davor, wenn ich Ihre Erlaubnis, Herr Kollege, vorausgesetzt, noch mal mit der Frau sprechen will und dann vielleicht 10-mal Frau Tiedemann Ringleben sahen muss. Am besten trainiere ich unterwegs schon einmal. Aber natürlich gehen Sie gern mit der Frau da noch mal schwätzen, wann Ihnen das was bringt. Hm. Aber die sagt doch mit deiner Doppelname, also das finde ich schon klasse. Auf die Idee, da wäre ich nie kommen. Also das muss ich halt auch unbedingt meiner Frau erzählen. Die heißt nämlich auch Cusanus Stegentritt. Ach du Liebe. Ach, ein Glück. Das Ehepaar sich heutzutage nicht mehr mit dem Familienname anredet. Das sagen Sie gut. Also dann, auf in den Kampf zur Frau Tiedemann Ringleben. Tschüss, Herr Kollege. Tschüss, Herr Käfer, und viel Erfolg. Ne? Oh, danke Tiedemann Ringleben? Tiedemann tut's auch, so ein Schätz so kompliziert. Ach, da bin ich aber erleichtert. Käfer ist mein Name, Kripo Saarbrücke. Guten Tag. Darf ich Sie in dem Fall Roland, wo Sie Vermisstenanzeige erstattet haben, noch was fragen? Ja, von zweiter Hälfte. Ich schon zwar gedenkt, es wäre alles erledigt. Naja, ach, dann kommen Sie nur rein. Ja. Darf ich Ihnen ein Tässchen Kaffee anbieten? Das sage ich nicht mehr. Ich kann noch warmer von vorhin. Ja. Moment. Ich will mir eigentlich nur ein Bild von den Leuten machen. Die Wohnung gucke ich mir nicht mehr an, wie gesagt. Im Großen und Ganzen ist der Fall ja erledigt. Ei, hucke Sie sich doch. Was haben Sie dann für einen Eindruck von dem Ehepaar Roland? Ja, wie soll man das sagen? Also man kann ja schlechte Eindruck kriegen von jemand, den man fast nur hört und so gut wie nie sieht. Also die Leute waren oft nicht da und wenn sie da waren, hat man sie, wie gesagt, auch nur gehört. Das aber deutlich. Wie meinen Sie das? Haben die sich oft gestritten? So kann man es nennen. Ich schon oft das Gefühl gehabt, man misst die Polizei rufen, aber Sie wissen ja, man mischt sich nicht gern in allerlei Angelegenheiten. Naja, manchmal soll man es eigentlich doch machen. Wäre vielleicht schon manches Unglück nicht passiert. Jetzt muss ich allerdings zur Verteidigung von denen zwei sagen, zwischendurch war auch oft Balava. Und das kam aber nicht vom Streit. Mhm. In denen Zeit, da haben sie sich ja scheinbar gut vertragen. Mhm. Und das haben sie dann auch gleich gebührend gefeiert. Also für Sie als Nachbarin sozusagen immer Highlife in alle Gasse. Egal, ob im Guten oder im Schlechten. Ja, wenn die Wohnung hier nicht so billig wäre, da wäre ich auch schon längst ausgezogen. Mhm. Naja, vielleicht haben Sie jetzt mal ein paar Tage Ruhe. Also, vielen Dank, Frau Thielmann. Ich darf mich verabschieden. Ja. Ich will mir das Haus doch noch von außen angucken. Ja, also, Wiedersehen. Viel zu sehen gibt es da sicher nicht. Ein altes Haus in der Hochstraße in Burbach. Oder mal vielen Dank für den Kaffee. Bitte. Das Tor ist ja verblüffend. Zwei lange Straßen in Saarbrücke. Die eine in Brebach, die andere in Burbach. Die eine fängt hinter der Halbeier Hütte an, die andere hinter der Burbacher Hütte. Beide alte Mietshäuser, wo man vom Bürgersteig aus ins unterste Fenster gucken, beziehungsweise drin hören kann. Wenn das kein Zufall ist, muss ich unbedingt den Senf noch mal an. Und ich habe nicht die Visitekarte dabei. Habe ich die dann? Ach, da ist er. Kaiserstraß. Das muss ein Anwaltsbüro sein. Da könnte ich dort wenigstens die Privatadresse rauskriegen. Versuchen wir's. Ja, hier Kanzlei Dr. Senft. Ja, einen Moment bitte, ich guck mal nach. Herein bitte. Würde Ihnen Mittwoch um 15.30 Uhr angenehm sein? Gut, ich notiere dann. Auf Wiederhören. Sie wünschen bitte... Käfer ist mein Name, Kriminalpolizei Saarbrücken. Könnte Sie mir vielleicht die Privatanschrift vom Herrn Dr. Senft kennen? Ich hätte eine Frage. Ja, ich kann Ihnen auch gerne seine Privatadresse geben, aber ich glaube nicht, dass er etwas dagegen hätte, wenn Sie ihn hier in der Kanzlei sprechen wollten. Wie sagen Sie nur, der ist hier? Ich wüsste nicht, weshalb Herr Dr. Senft zu dieser Tageszeit nicht in der Kanzlei sein sollte. Darf ich Sie nun anmelden oder nicht? Aber ja, doch, gern, sofort. Wenn ich nicht störe. Soviel ich weiß, hat er keinen Besuch. Ich melde Sie dann an. Ja. Ja, bitte. Herr Dr. Senft, hier ist ein Herr Käfer von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Soll reinkommen. Ja. Darf ich Sie bitten, einzutreten? Okay. Wie, was, Sie sind der Herr Dr. Senft? Dr. Erich Senft? Bis jetzt zumindest waren wir so. Uns hat's bis heute auch noch niemand bestritten. Aber nehmen Sie doch Platz, bitte. Ach, jetzt muss ich mal was machen, was sonst nicht meine Art ist. Herr Dr. Senft, hätten Sie vielleicht ein kleiner Cognac für mich? Es könnte auch ein größerer sein. Gern. Wenn Ihnen das über den Schock weghilft, den Ihnen mein Erscheinungsbild offenbar verursacht hat. So, ja, da kommen wir mal zur Sache. Ich habe hier eine Visitenkarte, die ganz sicher Ihnen gehört, mir aber nicht von Ihnen, sofern ich nicht selbst schon weiß, um euch sehen, überreicht worden ist. Können Sie sich erinnern, ob Sie in der letzten Zeit jemand eine Visitenkarte gehabt haben in einer, na sagen wir mal, außergewöhnlichen Situation? Ja, heute Nacht um 3 im Fürstenhof. Oh. Da habe ich ein langes Gespräch gehabt mit einem Menschen, dem man gerne helfen würde, dem man aber momentan gewiss nicht helfen kann. Zumindest so lange nicht, wie noch nicht der geringste Eigenwille besteht, sich wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Sie wolle damit sagen, Sie haben mit einem hochgradigen Alkoholiker gesprochen, der Ihnen aber trotzdem sympathisch war, nehme ich an. Dass er sich allerdings unter meinem Namen bei der Polizei meldet, um das fürchterliche Verbrechen anzuzeigen, das er angeblich gehört hat, also damit habe ich natürlich nicht gerechnet. So war das nicht abgemacht. Moment. Sie sagen, er hat Ihnen auch schon vom Verbrechen erzählt, das er gehört oder erlebt hat. Wann war das genau? Was meinen Sie jetzt? Wann das Verbrechen soll gewesen sein oder wann es mir erzählt hat? Beides. Und wenn möglich auch noch, wo er es erlebt hat. Erzählt hat er mir es, wie gesagt, im Fürstenhof. Das muss also vor 3 Uhr heute Nacht gewesen sein, weil ich das Lokal Punkt 3 verlassen habe. Und erlebt hat er das, was er mir erzählt hat, angeblich in der Nacht vorher. Wollen Sie, dass ich Ihnen das, soweit ich es noch zusammenkriege, nochmal erzähle? Ich nehme aber an, Sie wissen... Nur noch einmal die letzte Frage. Wo soll es passiert sein? Ach so, ja, das habe ich vergessen. In der Version, die er mir geliefert hat, war das irgendwo in Burbach. Jo, und bei mir war es irgendwo in Brebach. Mein Gott, war ich ein Idiot. Darf ich mal ganz schnell bei Ihnen telefonieren? Aber selbstverständlich. Bitte. Ich lasse Sie nun allein. Ja, Merl? Chef, stell dir mal vor, ich kann unser Mord, unser Mörder und das Opfer... Wäre man ganz bestimmt finde, wenn du sofort ein paar Leute vom Revier in Burbach in die Hochstraße 117 schickst. Die sollen dort jeder Keller und der Garten auf den Kopf stellen. Und was sie dort finde, sollen sie dem Dr. Kallenborn überlassen. Ich gucke mir das nicht mit an. Jetzt mal langsam, langsam, Käfer. Das da kann ja bei Beste wieder niemand verstehen. Jetzt versuch's nochmal von vorne. Ich versuch's. Der Mann, wo uns von dem ekligen Verbrechen Bericht hat, war nicht der Dr. Senf, bei dem ich jetzt gerade in der Kanzlei sitze. Verstehst du? Nee, absolut nicht. Du musst entschuldigen, ich bin jetzt ein bisschen worris. Also nochmal. Der Dr. Senf hat heute Nacht einem Mann seine Visitekarte gegeben und der Mann heißt Roland und hat vor 2 oder 3 Tagen in der Hochstraße seine Frau erschlagen. Und wer weiß was noch alles. Und dann hat nur der Tat sein Bewusstsein ausgesetzt. Und er hat das alles, wie es uns der Dr. Kallenborn erklärt hat, in eine andere Realität gerückt, die mit ihm nichts zu tun hat. Und die Visitekarte von dem Dr. Senft war nur noch das i-Tüppelchen, wo ihn davon überzeugt hat, dass er gar nicht er ist und dass er die Tat nur als Fremder gehört hat. Aber dass er sie melden muss, das war ihm klar. Vielleicht, um dort mit den letzten Recht von Schuld von sich zu weisen. Jetzt erzähl mir mal, wie bist denn da dahinterkommen? Da hätte mir schon längst dahinterkommen müssen. Spätestens in dem Moment, wo der Kallenborn gesagt hat, dass auch die Erinnerung an ein eigenes Erlebnis die Wahnvorstellung hervorgerufen kann. Er selbst hat das gemacht. Wie gesagt, total verdrängt. Aber... wahrscheinlich ist ihm, und wenn er nur offenes Fenster in einer dunklen Straße mit hoher alter Häuser gesehen hat, ist ihm das alles wieder kommen. Und dass er es nicht nur uns, sondern auch dem Dr. Senft und wer weiß, wie viel andere noch erzählt hat, beweist doch, dass er von seiner Tat andauernd verfolgt wird. Ja, du hast mich überzeugt. Ich werde die Kollegin im Revier beauftragen und den Dr. Kallenborn benachrichtigen. Aber ich hätte auch gern gewusst, was wir mit dem Mörder selbst machen sollen. Soll ich denn laufen lassen, wo du doch offenbar so viel Sympathie für kranke Geister hast? Nee, laufen lassen können wir natürlich nicht. Aber ich will noch nicht von 200 Schafte Hetze lassen. Das scheint mir nicht erforderlich zu sein. Den gehe ich mir jetzt selber holen. Ich weiß ja, wo ich ihn finde. Aha. Ja, dann viel Glück. Ja, das kann ich gebrauchen. Wird bestimmt ein schwerer Gang.